Begeht jemand, der zum Teufel seine Zuflucht nimmt oder in anruft eine schwere Sünde. Wer zum Teufel seine Zuflucht nimmt oder ihn anruft, begeht eine ungeheure Sünde, weil der Teufel der verruchteste Feind Gottes und des Menschen ist. Wie auch eine der Bedeutungen von Antichrist ist, sich an die Stelle Christi setzen will, an die Stelle Gottes. Der Teufel, eben der Christus versucht, in der Wüste, dies alles will ich dir geben, die ganzen Reiche der Welt, Versuchung zur irdischen Macht, wenn du niederfällst und mich anbetest. Er möchte angebetet werden, weil er eben weiß, der Luzifer, er ist das Höchste, das Größte aller Geschöpfe, wenigstens gemeint, die Mutter Gottes, die menschliche Natur Christi, stehen aber über ihm und deswegen täuscht er sich sowieso, schon in dieser Hinsicht, aber auch natürlich darin, dass er nicht Gott gleich, geschweige denn größer als Gott, sein kann. Das ist halt nicht möglich.